Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Nach der Gewalttat im bayerischen Amberg versammeln sich in der Stadt offenbar rechte Gruppen. Andreas Wendleder. In der Stadt seien rechte Gruppen bei Patrouillengängen gesichtet worden, sagte Ambergs Oberbürgermeister Michael Czerny von der CSU der Mittelbayerischen Zeitung. Er habe bereits die Polizei über den möglichen Aufbau von diversen Bürgerwehren informiert, so der Stadtoberhaupt. Czerny zeigte sich gegenüber der Zeitung schockiert über die Reaktionen aus ganz Deutschland. Zwar könne er die Verunsicherung vieler Amberger durchaus verstehen, aber Hass- und Gewaltandrohungen aus der ganzen Republik gingen zu weit, so Czerny. Bei einer der durch Amberg patrouillierenden Gruppen scheint es sich um Anhänger der NPD zu handeln. Auf der Facebook-Seite der Nürnberger NPD zeigen sich 4 Anhänger der Partei mit roten Warnwesten und der Aufschrift »Wir schaffen Schutzzonen in der Oberpfälzer Stadt«. Die Forderung von Innenminister Horst Seehofer nach schärferen Abschieberegeln sei ein wichtiges Signal auch gegen Rechtsextremismus. Das hat der CDU-Politiker Armin Schuster, Unionsobmann im Innenausschuss des Bundestags, hier heute Morgen festgehalten. Ich bin in 2 Untersuchungsausschüssen NSU gesessen und weiß, wie leicht es ist, dass solche Verrückten sich radikalisieren. So einen Fall hatten wir jetzt wahrscheinlich in Nordrhein-Westfalen. Ich sag mal, diese Gefahr ist gestiegen. Und auch deshalb ist es wichtig, dass der Rechtsstaat ein Vertrauenssignal an die Bevölkerung sendet, in dem Sinne, dass wir sagen, dieser Rechtsstaat ist durchsetzungsstark und lässt nicht alles mit sich machen. Und deshalb muss man über verschärfte Ausweisungsregelungen sprechen bei solchen Tätern. Man muss über bessere Abschiebung sprechen. Und da könnten wir jetzt ein Gespräch führen, da hätte ich 10 Punkte auf Lager, was man da machen kann. Armin Schuster von der CDU. Einer chinesischen Sonde ist die historische Landung auf der erdabgewandten Seite des Mondes geglückt. Benjamin Eisel. Es ist ein riesiger Erfolg für Chinas Raumfahrtprogramm. Um 3.26 Uhr mitteleuropäischer Zeit setzte die Mondsonde Chang'e 4 auf der zur Erde dauerhaft abgewandten Seite des Mondes auf, melden chinesische Staatsmedien. Die Operation war deswegen so schwierig, weil man zur anderen Seite des Mondes keine direkte Funkverbindung aufbauen kann. China hat deswegen extra einen Kommunikationssatelliten in die Umlaufbahn des Mondes geschossen. Auch das Gelände auf der Rückseite des Mondes ist weniger flach. Eine sanfte Landung ist deshalb komplizierter. Im Schatten des Haushaltsstreits in den USA tritt der US-Kongress heute erstmals in neuem Kräfteverhältnis zusammen. Jan Bösche. Nach einigen Formalien wird es im Repräsentantenhaus gleich um den Haushaltsstreit gehen. Die Demokraten haben jetzt die Mehrheit und wollen ein Gesetz einreichen, das die Regierung wieder zum Laufen bringt. Die Demokratin Nancy Pelosi sagte, der Entwurf werde auf Ideen basieren, die der republikanische Senat bereits beschlossen hat. Das klingt nach Kompromiss, ist aber keiner, denn in diesem Entwurf fehlen die 5 Milliarden Dollar, die Präsident Trump für seine Mauer an der Grenze zu Mexiko haben will. Gestern scheiterte ein Verhandlungsversuch beider Seiten im Weißen Haus. Trump hatte zwar einmal gesagt, er würde die Verantwortung für einen Shutdown übernehmen, wenn es um die Mauer geht, jetzt gab er aber wieder den Demokraten die Schuld. Auf die republikanische Senatsmehrheit als Gegengewicht kann US-Präsident Trump nicht vertrauen, betont heute Morgen hier in diesem Programm der Politikwissenschaftler Andrew Dennison. Im Senat mit 43 Republikanern zu 47 Demokraten ist es von größter Bedeutung, dass alle Republikaner bei Donald Trump bleiben, wenn er seine Politik durchsetzen will. Aber wir haben schon Stimmen von Mitt Romney gehört, andere Republikaner, Lamar Alexander, die sind Donald Trump kritisch gegenüber. Und vor allem dürfen wir auch nicht vergessen, in 2 Jahren ist wieder Präsidentschaftswahl und es ist nicht sicher, dass Donald Trump die republikanische Nominierung bekommen wird. Und je länger es dauert mit diesem Shutdown, die wirklich eine Katastrophe ist, gerade für Grenzsicherheit, desto mehr Republikaner, denke ich, werden Druck auf Donald Trump üben, einen Kompromiss zu machen. Der Politikwissenschaftler Andrew Dennison. Politik, Industrie und Verbraucher setzen viel Hoffnung in die neue Mobilfunkgeneration G5. Aber mit den zu ersteigernden Frequenzen ließen sich die politischen Vorstellungen nicht umsetzen, kritisierte Nick Kriegeskotte, Bereichsleiter Telekommunikationspolitik beim Branchenverband Bitkom. Heute Morgen hier in diesem Programm. Es ist so, dass die Frequenzen, die dort jetzt zur Verfügung gestellt werden, keine großen Reichweiten haben. Je niedriger die Frequenzen sind, desto höher sind die Reichweiten. Je höher es geht, desto kürzer werden die. Und mit dem Spektrum, was jetzt zur Vergabe ansteht, ist es so, dass da Reichweiten realistisch erzielt werden können, die um 1 Kilometer liegen. Das heißt, man kann dort keine großen Flächen mit versorgen, hat sich aber politisch zum Ziel gesetzt, mit diesem Vergabeverfahren eine flächendeckende Versorgung im Idealfall zu erreichen. Und das ist insofern ein Widerspruch zu dem Spektrum, was aktuell zur Vergabe ansteht.